Deutschlandfunk. Hörspiel. In unserer Reihe Westöstlicher Divan können Sie heute Abend die Ursendung einer lyrischen Soundcollage miterleben, die der Dichter und Dramatiker Werner Fritsch im Rahmen des groß angelegten multimedialen Projekts Faust Sonnengesang verwirklicht hat. Bisher existiert ein dreistündiges Filmgedicht, das bereits im vorigen Jahr seine Premiere im Fernsehen feierte. Werner Fritsch setzt sich auf seine sehr persönliche Weise mit Goethe und dem Fauststoff auseinander. Bei Goethe wettet Faust mit Mephisto: »Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen.« Fritsch kehrt die Faustformel um. Er sammelt Augenblicke, die es wert sind, aufgehoben zu werden. Die Klammer dieser Fantasie ist ein Unfall, und der Bruchteil einer Sekunde zwischen Leben und Tod dehnt sich zu Bildern, Erinnerungen und Assoziationen, die prägend und wertvoll sind, im persönlichen Leben des Dichters, aber auch in der Geschichte der Menschheit. So überfliegt Faust, das alter Ego des Dichters, auch Kontinente und Zeiten und versucht, alles zusammenzudenken. Seine Herkunft von einem bäuerlichen Hof, sein Aufenthalt in Amerika mit Impressionen ägyptischer, orientalischer und indischer Geistesgeschichte. Noch einmal Werner Fritsch. In Ägypten sah ich, wie Grabwächter das Licht der Sonne auf die antiken Schriftzeichen und Bilder warfen. Das ist das Bild für Faust Sonnengesang. So wirft auch Faust Sonnengesang das Licht auf lebensstiftendes Wissen der Vergangenheit und übersetzt es ins Jetzt. Gott, Stein, Herz, ich, über die Himmel dieser Seele hin, über die Abgründe. Aus Atem geht alles hervor, im Wind steigt alles empor, alles viel der Gottheit fließendes Licht. Dein Gott, Stein, Herz, ich, auf die Welt herab, schwarzes Loch aus Mord und Mode, und doch unter milderem Himmel lebte ich wie durch ein Wunder als Kind. Und wohin der Geist mich zu gehen heißt, dahin flieg ich noch immer, und was ich sein will, fließt im Rauschen des Baches fort. Und von meinem Herzen gehen Blitze, Gottes Augen aus, mich überall zu begleiten, im Bernstein, im Gold, im Schwarz deiner Pupillen. So sehe ich mich, noch im Geist durch die Augen, die ich liebe. Sonnenlicht, das sich bricht im Kristall der Wogenzungen. Es dreht die Welt sich im Kaleidoskop dieses Kopfes, der nicht geschrieben steht im brennenden Buch des Jetzt, das ich schreibe für den Tag, der da kommt. Und es ist aufgeschlagen zu schauen ins Jenseits des Infernos, ins Jenseits des Schalls und ins Jenseits des Rauchs. Faust, Sonnengesang, ein Hörgedicht von Werner Fritsch. Bachchoräle aus dem Autoradio. Aires satum idisi, satum hera duoda. Unterm Teer der Fugenrhythmus der Reichsautobahn. Summa habt heptidun, summa herilicidun, ist fort. Merseburger Zaubersprüche, abgefackelt über Kamin. In der Nacht schluckt mein Fahrzeug Fol ende Wurden, unentwegt Uhren Ziehholzer, Zungen, die sich Soße Berenki, Soße Blue Tränki, Soße Lidirenki in die Zukunft fressen. Ben si bena blue si bluda, zu dir unterwegs im Faraday-Käfig des Jetzt, Lizzi Gliden. Im Licht der Kreuzotternzungen über granitdunkle Himmel hin, Gold, ein Augenblick Paradies. Opopillen erfüllt vom Kugelblitz der Kindheit, plötzliche Tränen, Kristalle des Regens auf der Windschutzscheibe und drüben ein Reh, fast in der Fahrbahn, steht mir mein Vater vor Augen. Es kommt auf uns zu, in die Grube zu fahren oder ins Feuer, in das Elend der Elemente zurück. Im Geist unseren Tod sehen und offen zu sein für alles Leid ringsum, ist schwer, wie der Stein in der Brust. Nach uns erst auf ewig im All unterwegs, Feuer, Wasser, Asche, was weiß ich. Das Blei der Buchstaben im Kopf und Bilder eines dunklen Horizonts. Magma-Herz, jetzt meines zweiten Kindes, im Paradies noch des Mutterleibs, Schlag, Feuer. Es ist der Dornbusch, der aus mir spricht. In Zungen schweig ich vom Rauch meiner Sünden gewürgt. Wer unter euch hat nicht getötet, Mücken zumindest? Wer hat das eigene Leben nicht am stärksten gespürt, dem Tod gegenüber? Ein Stück Eisen auf der Autobahn, schwarz im Schatten einer Betonbrücke, ein dumpfer Schlag. Und ich komme ins Schleudern, schlingere hin und her. Johanna. Geweht. Was werde ich sehen, wenn ich die Augen für immer schließe? Was werde ich hören? Wessen Stimmen? Was sehe ich jetzt? Ist das der jüngste Film? Ein Zweig goldenen Lichts über dem Meer. Wind in blühenden Mandelbäumen rings um den Ätna Geröll. Regenbögen über Lavafelder, rot-blau-grün über Vulkanrücken hin. Gelb des Ätna-Ginsters gegen das Heranbranden des Himmelblaus gegen Rubinrot der sinkenden Sonnenkugel. Jenseits von Eichen, Herden aus Stein, Müllkippen, Geröll, Gebein, windzerzauste Zypressen, windzerzauste Priester im Schatten eines weißen Totenkopfes auf schwarzer Stange. Engel aus Stein unter Gewölk weiß. Weißt du noch, wo die Alten den Eingang zur Unterwelt vermuteten und glaubten, kein Vogel, so giftig, die aus dem Kratersee steigenden Dämpfe, komme heil ans andere Ufer. Rings um Thermenruinen, voll grauen Grüns, stehen Kakteen aus umzäunten Hainen. Gelbe Blitze, die deine Bernstein-Iris spiegelt, wie Beatrices Pupillen die Himmelsrose, die göttliche Komödie. Zwischen meinem Fleisch und dem Fels und Goethes italienischer Reise zwischen deinem Fleisch und dem Fels schauen wir auf den Avernischen See, Spiegel eines toten Himmels, Cola-Büchsen und Flaschen im blinden Wasser, Feuergezüngel am jenseitigen Ufer, dürre Weinstöcke, Gebein des Dionysos, goldene Zweige, die flugs Asche sind, bis wir aufbrechen, eng umschlungen, von Hunden umringt, durch den teils dunklen, teils lichtüberfluteten Gang zum Raum der Sibylle. Wo ist meine Schwester? Wo das fließende Licht, dessen Quelle das Herz ist? und ich sehe deinen Schatten. Du trägst ein weißes Kleid, ein leichter Regen fällt. Ich sehe, deine vom Krebs zerfressenen Brüste sind wieder heil, Schwester. Und wir reden von heiteren Dingen, vom Licht der Kinder in unserem Leben. Plötzlich wirfst du dich unter Zuckungen auf den Boden und schlägst mit Fäusten gegen das Erdreich, in dem du jetzt ruhst, den Schmerz des Sterbens auszulöschen. Auf dieser Lichtung in meiner Gegenwart. Und schon sehe ich im Geist den Schatten des Vaters hinter einem Vogelbeerbaum voll orangeroter Kügelchen hervortreten, so jung, wie er mich als Kind auf einer Löwenzahnwiese ins herabbrandende Licht emporwarf und auffing. Im Hof meines Gedächtnisses, wo jetzt dein Nussbaum steht, zeigtest du mir die Toten auf je ihren Sternen. Es ist so wunderschön. Es brennt überall ein schönes Licht. Da wünsche ich euch allen ein schönes Licht und eine Gesundheit und ein langes Leben. Die sind tot, nein. Und den Tod eine gute Sterbestunde. Wollten Hugo da zur Raison bringen, gell? Und dann Max hat gesagt, er soll es kein Laden. Ja, kennt sie auch nicht aus mit den Pfarrern zu. Der Onkel Fritz hat halt auch recht. Und war halt da vorne hin und wollten einen Ziegel packen und wollten ein Ding. Und weißt du dann, na ja. Lena Maria, du musst dir erzählen, dass auf deinem Geburtstag auch schon Sterne schmeißt. Ja, mein Gott, die war Gräntag und der Lüftung war Mündag. Oi, oi, oi! Das ist kein der Benedikt, da mag ich nichts mehr. Ich glaub, das hat mich gefreut. Da haben sie sich durchgestellt, wenn auch und auch aufgestanden sind. Das hast du schon gekriegt, der Bau. Die haben sich gefühlt. Hallo, das tut mir schön lachen. Ja, von mir alles Gute zum Geburtstag, meine Mutter. Siehst du, Brüderlein-Drück. Das ist so zu Haus. Viele kommen und fliehen. Dann ist der Chef Schmaut. Das ist so zu Haus. Ist der Frühlein-Drück, was ist so zu Haus? Viele kommen und viele. Solange ich auf der Welt bin, haben sie wenig Geräusch gehabt. Immer Tee, ein Marillenlikör, ja, oder zwei, gegen Bauchweh. Und Igel. Der Tod. Ein Muttergotteskuss ist es, wo wegnimmt den Atem von einem wie Wind in Linden. Und kramt einen auch ein und ist doch wie Leben in Engerlingen und solchen Dingen. Und eines Tages bin auch ich irgendmal unter Cherubin. Thank you. Wir sitzen uns gegenüber und können, die Liebe hat uns gleichzeitig entflammt, nicht aufstehen. Wir gehen, als wir uns doch erhoben haben, ins Freie, Schneefeld. Bei einer Litfaßsäule stehen wir Aug in Aug. Und deine Pupillen werden so groß, dass sie mich einlassen. Als ich dich frage, ob du lieber einen Pfeil malst oder ein Herz, gibst du die Frage an mich zurück und ich male ein Herz in den pulvrigen Schnee auf der Autoheckscheibe. Jetzt ist es an dir, den Pfeil zu malen. Allein statt des Pfeils malst du ein weiteres Herz und Spitze auf Spitze, spiegelsymmetrisch, stehen die Herzen seither aufeinander. Und ein leichtes ist es, durch einen Strich, der am einen Ende sich zu Fühlern gabelt, jedoch auch Herz und Herz verbindet, zum Symbol unserer Liebe, dem Schmetterling aus Schnee zu finden. Seine Flügel, unsere einander spiegelnden Herzen. Ein Leib, zwei Fühler, zwei Herzen, ein Flug. Ich gehe in die Welt, ich gehe in meinen Garten. Die Vögel singen in den Bäumen. Wie friedlich die Vögel aus der Wiese steigen. Ich muss mich süßer leiden. Und jetzt lege ich mich in meinen Schlaf und in den Gesang der Vögel und lasse alles in einem rauen Wind stehen. Ich liebe die Natur. Jeden Tag werde ich jetzt in meinen Garten Blitze züchten und auch die unendliche Freude in lauter Sternen. Wie schon freuen wird sich der große Himmel. Und die Stille vernimmt mich jetzt, wie ich sie in meinem Herzen nicht vergessen kann. In meinem Garten ist der schönste Blitz gewachsen. In meinem Garten schreit der Himmel. Und die Liebe wohnt in den Nestern der Vögel. Wie sanft der Regen und die Vögel verstummen für einen Augenblick. Das Rauschen des Regens begleitet das Rauschen des Blutes durch mein Herz. Wasser der Kindheit, das ich trinke jetzt. Bilder kristallenen Wogens, Mahlstrom meiner Ichs, Tag für Tag neu Nacht zerstreut, Arche für Traumtrümmer, die treiben auf dem Fluss aus dem fließenden Licht der Gottheit. Tod ist meines Ruders Name. Der da aufersteht, heißt der Bug. Schlimm ist es, so heißt mein Steuer. Segle geradeaus, heißt das Heck. Wirklich, meine Arche ist aus Jenseits gezimmert, abgedichtet mit dem Teerschwarz dieser Buchstaben, die sich dem Jetzt öffnen. Möge ich in das Jenseits eindringen, wie damals der Bussard in den Distelwiesen auf der Lichtleitung im Regen. Funken stoben aus dem Gefieder, Feuer fuhr dem Tier aus den Flügeln. Die Notlandung im Kupferfilm einer Sumpflache, der das Feuergezüngel aufgezeichnet hat. Jetzt zwischen Leben und Tod bist du da. Goethe. Dein Faust ist noch immer prophetisch, trifft ins Herz der Geschichte. Und dein Faust, der mit Mephisto wettet, werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich im Bande schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, trifft noch immer zu auf unsere Zeit. Ich versuche in Faust Sonnengesang Augenblicke zu erinnern, zu schaffen, zu deren jedem man sagen will, verweile doch, du bist so schön. Aber ich stehe immer am Anfang. Dein Wissen fehlt mir, deine Weisheit. Wie will ich mit meinem Waldbauernbubenhirn Wissen von der Welt? Das größte Genie wird niemals etwas wert sein, wenn es sich auf seine eigenen Hilfsmittel beschränkt. Was ist denn Genie anderes als die Fähigkeit, alles, was uns berührt, zu ergreifen und zu verwenden? Allen Stoff, der sich darbietet, zu ordnen und zu beleben. Hier Marmor und dort Erz zu nehmen und daraus ein dauerndes Monument zu bauen. Einfach nehmen? Ich, wenn diese Art der Aneignung die Genialität gefährden sollte? Geistiges Eigentum. Es geht nicht um dich. Es geht um das, was durch uns durchfließt. Was habe ich getan? Ich habe alles, was ich gesehen, gehört, beobachtet habe, gesammelt und verwandt. Ich habe die Werke der Natur und die Werke der Menschen in Anspruch genommen. In deinem Faust? Jede meiner Schriften ist mir von 1000 verschiedenen, von Toten und Lebendigen zugeführt worden. Der einzige, mit dem ich essentiell und existenziell philosophieren konnte, ist Analphabet gewesen. Der Bauernknecht, mit dem ich aufgewachsen bin. Der Gelehrte und der Unwissende, der Weise und der Tor, Kindheit und Alter haben dazu beigetragen. Größtenteils ohne es zu ahnen, brachten sie mir die Gaben ihrer Gedanken, ihre Erfahrungen. Oft haben sie das Korn gesät, das ich erntete. Mein Werk ist die Vereinigung von Wesen, die aus dem Ganzen der Natur entnommen sind. Dies führt den Namen Goethe. Bisher habe ich versucht, der Welt aufzuhalten, umzulenken, mit Gestalten und mit Denken. Umsonst. Es ist alles nur schlimmer geworden. Den Krieg zu hassen ist falsch. Einzig den Frieden zu lieben, ist als Erkenntnis geblieben. Jeder ist Faust. Ich bin Faust. Und jetzt, endlich, entsteht dieses Werk, in dem ich jede Figur bin. Wo bin ich? Wohin werde ich geweht? Durch Zeit, Kontinente, Kulturen, Existenzen gewirbelt. Wo bin ich? Wohin werde ich geweht? Durch Zeiten, Kontinente, Kulturen, Existenzen gewirbelt. You're Dieses ist ein böser Zukunft. Der gesamte Wüste mein Blut trinkt. Wo auch immer. New York steht, schief, wo liegt es nichts. Fernsehschirm, Teufelscocktail aus Geilheit und Gewalt, gepowert vom Nicht, gepeitschtes Karussell der Kartelle, oh, Geldwaschanlage, Welt, Nacht und Nacht, kurz geschlossen mit dem Kreisläufen des Stroms, mit der durch Kohle, Wind, Wasser, Atom, hervorgerufenen Pest der Phantasmen unserer Welt als Kugel die Blindheit als Vision der Apokalypse in den Kopf zu jagen. Moloch! Jesus! Fire! Fire! Fire! Throw out your fire! Fire! Die Welt wird niemals enden. Ich bin eine alte Frau in einer Höhle am Feuer. Neben mir ein schwarzer Hund. Ich nähe auf Wildlederstreifen, Borsten eines Stachelschweins. Immer wenn ich fertig bin und neues Holz fürs Feuer hole, reißt der Hund wieder alles in Fetzen. Und ich nähe es aufs Neue zusammen. Unsere Sternenseele ist wie der Wind, vor unserer Geburt in den Winden, der Welt verborgen. Sie fährt mit dem ersten Atemzug in den Körper eines Neugeborenen. Mit dem letzten Atem geht sie auf den Weg in den Süden, den der weiße Mann Milchstraße nennt, sagt die große Göttin. Wieder auf die Erde, so muss die Seele in ein anderes Neugeborenes zurück, oder du schreitest durch die Pforte, die der weiße Mann großer Bär nennt, und verschmilzt mit dem Licht des Sterns, den der weiße Mann Polarstern nennt. Warum steht nicht, was uns die Hopi-Indianer sagen in jedem Geschichtsbuch? Wenn der weiße Mann alles in Geld verwandelt hat, wird er erkennen, dass man Geld nicht essen kann, dass man Geld nicht trinken kann, dass man Geld nicht ficken kann, dass man Geld nicht einmal scheißen kann, dass man mit Geld sich kaum den Arsch abwischen kann. O Karussell, Welt, das sich dreht und dreht um nichts, o Mythos des Mieders. Noch atme ich im Schlaf, verschlingt sich das Meer. Blüht mein Glück kurz wie ein Flügelschlag jetzt im Blitzen aus dem Blau des ewigen Tags auf in dir, Lichtkristall unserer Liebe. Ein Stierschädel mein Sternzeichen und der Schädel eines Witters dein Sternzeichen, bernsteingelb im Museumsschrein, der mein Gesicht spiegelt, eine Mumie schrei durch drei Jahrtausende. Jenseits des aufgerissenen Mundes Hieroglyphen aus Haar, getönt mit ausgebleichtem Blond. Und es glitzert aus purem Gold des Skarabäus ihres Lapislazuli-Amuletts von Rot umrahmt und von Türkis. Auf der Brust gegabelte Stöcke, Gold mit blauen Ringen, wie um Schlangen zu fangen im Jenseits. Styx der Krokodile unter der Stadt. I awoke crying, mit zum Himmel emporgereckter Hand, warf unser Kind mir die Sonne auf den Kopf. Angesichts des Paradieses auf einem Bild von Gauguin fiel im Metropolitan Museum New York der Strom aus. Und siehe Brusttrümmer und Trümmer von Lippen aus Armana im letzten Licht des Tages durch die Glaskuppel zu erkennen. Nofretete heißt, die Schöne ist gekommen, die Sonne auf der Zunge. Ich bin das Schwarz im Weiß deiner Augen. Komm, Geliebter, gefangen im Schwarz meiner Pupillen. Dein Kopf, wo die Zunge des Lichts erklang, dein Sonnengesang. Seither sind Worte wie Strahlen der Sonne Echnaton. Der Sonne strahlen wie Worte, deine Worte, Echnaton. Ich bin Nofretete. Meine Pupillen schwarz spiegelt dich seit jeher. Deines Lichtes Schatten im Sand der Wüste bin ich. Im Licht der Sonne, die dunkel wird, diesseits oder jenseits des türkis schillernden, des von lichtem Gelb durchschossenen Nils. Das Schwarz im Fluss bin ich, rings um deine Pupillen das Weiß und die Lichtkristalle aus pulsierendem Ocker, die grünen Opale, die sanften Dolche aus Diamant, zu schön für dies Herz. Schön aber ist es, wenn Schiffe Strom aufsegeln. Schön, wenn die Hände der Menschen Tempel bauen und Gärten. Schön aber ist es, wenn Menschen trunken sind, wenn sie Met trinken und Bier und ihre Herzen froh sind. Schön aber ist es, wenn der Mund voll Jauchzens ist. Kaum trete ich irgendwo auf, schon straffen sich die Glieder der Menschen im Raum. Ihre Augen leuchten jetzt mehr als vorher. Ihr Atem geht anders. Anders ist ihres Blutes Fluss. Anders ihre Herzenschlag. Anders ihre Augenglanz. Anders glänzen die Brüste der Frauen. Unter durchsichtigen Stoffen aus gesponnener Luft wird das Goldrosa der Brustwarzen zu Kupfer und erschießt Blut in die Zepter der Zeugung. Mein Hauch ist göttlich. Er durchströmt alles. Er durchströmt jetzt diesen Traum. Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı, denizlere dalan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin, her biri işteymiş, hak çalabın zikrin eder, İncil'ü hem Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen, bilen oldur, gösteren ol, aşka yesir olan benim. Ich glaubte Gott, Welt und mich zu kennen, auf dass ich dem Wort jetzt verbündet, dies Herz rein vom Schein nun wasche, zu Asche. Muss brennen die Flamme Mensch, von Gott entzündet. Ja, ich lernte alles kennen, alles lieben, alles hassen, alles lassen, in den Wind geschrieben. Nur das Flüchtige ist geblieben. In mir, Omar, ist Liebes und Leides beides Himmel und Hölle. In mir ist Gott, Teufel, Lust und Qual. Ich bin das Meer, ich bin die Quelle. Ich schieße wie ein Fluss vom Berg zum Tal, gleite von jetzt zu jetzt durch alle Ekstasen der Zeit, schreite von vollem Pokal zu vollem Pokal, singe Vokal um Vokal und ich frage die Welt, was sie als Bestes enthält in ihrem bebenden Gebäude des Herzens Freude. Ich bin kein Freund der funkelnden Moscheen. Einsam suche ich in Spelunken meine Ziele. Wann würde ich dein wahres Antlitz sehen, wenn nicht im Rausch die Maske fiele? Und nun, ganz nüchtern wieder wie das Wasser vor mir, in der Karaffe streck ich schüchtern die starren Glieder und recke sie wieder, wie ein Affe eher als ein Recke. Im Garten. Früh, im Schutz der Hecke, ruh ich am Feuer, lese aus den Flammen diese Worte jetzt. Kristalle des Taus gleißen rings um mich in der Sonne. Kristalle des Taus verzaubern ein Spinnennetz zum Prisma des Lichts, mein Herz zur Harfe dieses Gedichts. Ich werde blau im Nu, mein Wein, Muse, bist du. Weißt du denn nicht, Omar, dass allen, die im Traum mir nah sich wehnten, beim Erwachen die Augen tränten? Ach, zu viele sind für die Welt verdorben, aus Leidenschaft zu mir dahingestorben. Und die es nicht wagten, mir Glück nicht sagten, sind fortgereist, ihre Brust vereist. Ich bitte Gott um Nachsicht für die Glut, die in mir lodert. Hörst du in der Luft dies singen? Tief treffe ich ins Herz von Dingen. Es hält den Atem für einen Augenblick an der Wind. Vor deiner Augenglut scheint die Sonne kalt. Es krümmt, Kind, vor deinem Wuchs sich die schlanke Fichte. Mein Antlitz spaltet sich in viele Gesichte und jedes spiegelt mich, Omar, als Missgestalt. Missgestalt? Oh nein, Omar, nah mir immer zwar, doch bist du mir, frei herausgesprochen, zu alt und zu gebrochen. Schau tief in dies Gesicht. Gebrochen ist es noch lange nicht. Schöner als die Schönheit ihrer Gestalten sind bei Jungen wie bei Alten, bei Freien wie bei frommen Frauen die Strahlen, die von innen kommen. Dies leuchten jetzt in deinen Augen, den feuchten. Wenn das Herz weint um das, was es verloren hat, so lacht die Seele über das, was sie gefunden hat. Und doch, wie viele sind vor dir auf Erden gewesen? Schau nicht zurück, auf dass dein Herz sich nicht aufregt. Zum Glück ist Glück der Weg. Und wie viele werden nach dir noch sein? Und immer wird der Wind Spreu aus Ehren lesen. Wer ich, wer du gewesen? Und immer wieder löscht der Wein all meine Pein auf in stummes Schreien. Pokal um Pokal, Vokal um Vokal. Ich starb als Mineral und wurde Pflanze. Ich starb als Baum und wurde Tier. Ich starb als Tier und wurde Mensch. Bald sterbe ich als Mensch und fliege mit den Engeln. Selbst als Engel muss ich sterben. Alles geht zu Grund und fällt in Scherben. Die Welt wird Gericht. Von Angesicht zu Angesicht. Und dann beginnt die Qual. Ich bin wieder Mineral, werde Pflanze, werde Baum, Tier, Mensch, Engel, Traum. Du wirst das Paradies für mich verwahren, Muse. Die Erinnerung, die so endlos schweift. Ich kehr nach 800 Jahren vielleicht in ein Herz zurück, das mich begreift und sieht, alles, was geschieht, ist nur Leid und Lied Gottes. Aus der Harfe unseres Brustkorbs tönt dies Herz. Welle fällt und steigt ohne Ruh. Ach, wie bald schon neigt ohne Not unser Haupt sich im Tod, dann lächle du. Aus meinem Grabe aber wird steigen ein Duft von roten Weinen, wie von Rosen auf dornigen Zweigen. Wenn dann ein Freund der feinen Ahnung lauscht, stürzt aus der Tiefe strömend süßer Atem. Da sinkt er wohl von Wein wie Tod berauscht und steigt zugleich, trunkener als je zuvor, durchs Paradieses Tor zu dir empor. Ich sehe Alpha Centauri, sehe eine Wolke sich nicht bewegen. Die anderen Wolken ziehen flugs vorbei, die Magellanwolke steht. Vor 100.000 Jahren standen die Sterne in der Nachbargalaxie, so wie ich sie jetzt sehe. der Wüste dieses Traums ist das Meer eine Fata Morgana. Wenn das Leben eine Fata Morgana in der Wüste des Todes ist, ist dies jetzt die Fata Morgana einer Fata Morgana. Alle lieben das Licht der Sonne. Alle lieben diesen Hauch. Und in diesem Hauch ist auch das Meeresgeruch. Silberner Fische voll. Goldener Fische voll. Die im Blau gleißen, im Türkis. Die Hieroglyphe für Leben. Die Hieroglyphe für Sonne. Die Hieroglyphe für Auge sehe ich tanzen im Gold. Mein Hauch ist das Licht auf Wogenzungen, die vom Verströmen singen, die vom Münden zeugen im Meer, bis ich mal um mal über die Ufer trete, um mit dem Feuer zu verschmelzen, dessen Licht mich jetzt schluckt. Vom Himmel herab zum Himmel empor, Jubel, nichts als Jubel erfüllt mich jetzt. Und siehe, anders setzt dein Körper sich zusammen. Anders sind deine Gedanken. Wie der Südwind lindt, fege ich Fetzen finsterer Träume aus deinem Kopf, Fetzen dunkler Gedanken. Sind wir zusammen, du und ich, Echnaton, ist die Macht der Maat allüberall, in den Herzen groß. Der Kosmos im Lot. Gerechtigkeit regiert. Großzügigkeit erfüllt alles. Sanftmut öffnet die Herzen. Vom Hauch des Lebens voll findet Atem der Maat sich ein. Der Sonnenlicht erfüllt alles in Achetaton unserer Stadt. Der Sonnenlicht erfüllt alles in dieser Welt. Es erfüllt das Jenseits. Und es leuchtet noch immer in den Augen unserer Kinder. Kalem çalınacak görgül, haber böyle durur bilgil. Kalubeli gelecesin bunda haber veren benim. Deli oldum adım Yunus, aşk oldu bana kılavuz. Hazreti deyin yalnız, yüz sürüyü varan benim. Wohin führst du mich, Mephistosophia? Auf den Füßen des Verstehens bin ich nun lang genug unterwegs gewesen. Ohne zu verharren, eher tot als lebendig, durchquerte ich 4000 Wildnisse der Wirklichkeit und kam ans Ende. Als ich aufblickte, erkannte ich mich am Anfang. Nimm deine Brille ab. Schau, in meiner Pupillengrab. Faust, Vogel Phönix. In meinen Augen ist das All ein schwarzes Loch im Türkis. Und es gibt, so klein es sei, niemanden je mehr frei. So flieg ich 30.000 Jahre durch die Weiße deines Auges. Und weitere 30.000 Jahre flieg ich durch deiner Pupille goldenen Ring, wo die Sonne gleißt. Und nochmals 30.000 Jahre tauche ich ein in den Ozean aus Schwarz, der diesen Kopf wie ein Staubkorn klein spiegelt. Nach 90.000 Jahren werde ich sehen, alles, was ich sah, war ich in dir. 100.000 uferlose Meere aus Feuer und 1001 Schleier aus Licht verbergen mein Gesicht. Würd ich auch nur mit einem Blick in eines dieser Meere kommen, so zerfiele meine Zunge, mein Kopf, mein Herz zu Asche. Willst du der Vogel Phönix sein, so wasche dich, Faust, im Feuer rein. Was muss ich tun, um frei von der Spreu des Ich zu werden? Woher der Wind, der die Tenne fegt? Bist du bereit, Stein zu werden? Erde, Staub? Bist du bereit, ausgelöscht und aufgelöst zu werden in deine Atome? Ohne Zunge spreche ich vom Strom. Blitze ohne Himmel rufen mich mit deiner Stimme. Sonnenzungen diesen Körper liebkosen, neu erschaffen, aus dem Tod meißeln, Herzgestein in Magma verwandeln, das im Feuerbrodem fließende Licht meines Blutes brandet herab auf mich. Licht, das da ist, wenn ich die Augen schließe. Eine Galaxie Löwenzahn sehe ich im Paradiesgarten, berauscht vom fließenden Licht dieser gelben Sonnen im Gras, landet ein weißer Falter, schwarze Punkte und orange Flecken auf den Flügeln, sanft wie ich auf diesem Stück Erde im Licht der Sonne. Dieses Blau jetzt. bin unterwegs im Theater unter meiner Schädeldecke. Unterwegs in eine Höhle, die mein Kopf ist oder mein Herz. Unterwegs im Labyrinth dieses Lebens. Winde vom Ende dieser Welt her, die alles fortwehen, was weh tut und nicht zu ändern ist. Kostüm aus Haut und Knochen brennt, dein Herz, dies Papier brennt, alles brennt und verbrennt nicht uns, verbrennt Feuer aus dem Himmel, aus dem Herzen Feuer, aus der Muttersprache angesichts der Scheiterhaufen. Alles brennt, die Zungen brennen, die Zeitung, die Fernseher, alles brennt. Die Nachrichten brennen, alles brennt angesichts des heiligen Theaters des Todes, wo unser Körper, der Schauspieler, unsere Seele auf den Brettern, die Welt und unser Scheitern bedeuten, verbrannt wird. Unser Fleisch verbrennt, unsere Begierden verbrennen, unsere Zunge kundig vieler Sprachen, vieler Geschmäcker, kundig vieler Liebkosungen verbrennt alles, was wir im Licht gesprochen, in der Nacht unseres Fleisches, ist jetzt zugegen in diesem Theater, küssen sich die Schatten, die Liebe tritt ein, die geheime Königin in den Faraday-Käfig des Jetzt. Und dich, und dich, und dich, jämmerliches Ich, fängt ein Netz aus den roten Fäden des Herzens, die brennen, die lieben über dir. Die Orion brennt, sein Gürtel brennt, die drei Sterne brennen, alles brennt. Deine Zeit aber ist deine Zeit, heilig die Kerze und die Schatten ihres Geflackers. Über diese Zeilen hin heilig der Gongschlag. Alles brennt, alles Heilige auf dem Scheiterhaufen der Welt in Varanasi. Alles brennt im Theater des Todes, im Theater des Jetzt, durch die Bretter vor unseren Köpfen, außerstande die Welt zu deuten angesichts der Scheiterhaufen. Unterwegs in ein Jetzt jenseits der Sprache. Die Träume sind ein Stück jenseits im Jetzt, die Zunge, die dies jetzt ausspricht, brennt. In meinem Kopf ist das Meer. Löscht die Feuer des Zorns. Magma in der Brust. Die Wogen fallen mir ein. Gewaltiger wird und zärtlicher zugleich die Wärme der Sonne. Zunge, die spricht vom Nichts. Im Meer der Sprache erschaffe ich alles neu, im Atem des Jetzt. Nicht wandle ich länger im dunklen Tal, noch gehe ich in den Feuersee der Verdammten hinein, ohne zu hoffen, alles zu verwandeln in Licht. Ich habe den Horizont, Gott, Stein, Herz, ich, im höchsten Jubel fahren gelassen, die Sonne zu schauen, im Schwarz deiner Pupillen. Und wohin der Geist mich zu gehen heißt, dahin fliege ich in diesen Zeilen noch immer. Und was immer ich sein will, das fließende Licht im Rauschen des Baches, aus meinem Herzen gehen noch immer Blitze, Gottes Augen aus, alles zu sehen, im Bernstein, im Gold, im Schwarz deiner Pupillen. Noch lebe ich, noch fahre ich fort über die Himmel dieser Seele hin, über die Abgründe. Noch fällt der Sonne Licht, dein Blick, und ein Lächeln umspielt deine Lippen auf diese Zeilen. Unterwegs in einer Höhle, die mein Kopf ist oder mein Herz. Unterwegs im Labyrinth dieses Lebens. Winde vom Ende dieser Welt her, die alles fortwehen, was weh tut und nicht zu ändern ist. Und Winde von ihrem Anfang her. Als Kind sprach ich mit Gott im Schatten der Blutbuche. Jetzt setze ich dies Gespräch fort. Augenblicke, zu denen ich sagen will, verweile doch, du bist so schön. Deine Augenblicke. Blicke in die Augen der Musen. Blicke in die Augen der Kinder. Johanna. Johanna. Faust, Sonnengesang, ein Hörgedicht von Werner Fritsch. Mit Michael Altmann, Martin Engler, Oya Erdogan, Max Hopp, Ulrich Mattes, Jennifer Minetti, Käthe Reichel, Peter Simonischek, Angela Winkler sowie Johanna und Werner Fritsch. Sounds Ronald Steckel, Z. Piau und Werner Fritsch Filmarchiv. Regie Werner Fritsch. Ton und Technik sowie Sounddesign Z. Piau. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Deutschlandfunks 2012. Redaktion Elisabeth Panknin.